Kennst du den Namen des neuen Präsidenten? Nein. Wer ist denn der neue Präsident? Manche maskulinen Nomen folgen einer speziellen Deklination. Außer im Nominativ haben sie die Endung N. Zum Beispiel der Name, den Namen. Ich kenne den Namen nicht. Sehen Sie sich dazu jetzt in Ihrem Begleitheft die Tabelle in Übung 17a an. Welche maskulinen Nomen folgen dieser Deklination? Erstens alle maskulinen Nomen, die auf E enden. Sie bezeichnen Personen, Nationalitäten und Tiere. Zum Beispiel der Junge, der Kollege, der Kunde. Der Franzose, der Grieche, der Russe. Der Affe, der Hase, der Löwe. Wiederholen Sie nun die Beispiele nach dem Signal. Ich mag den kleinen Jungen. Sie kennt diesen Franzosen sehr gut. Auf der Safari habe ich einen Affen gesehen. Achtung! Manche maskulinen Nomen auf E erhalten im Genitiv zum N auch noch ein S. Der Buchstabe des Buchstabens. Der Gedanke des Gedankens. Der Glaube des Glaubens. Der Name des Namens. Der Klang dieses Namens ist sehr fremd. Zweitens. Zur N-Deklination gehören auch diese Nomen. Der Herr, der Bär, der Bauer, der Mensch, der Nachbar. Wie findest du den neuen Nachbarn? Drittens. Maskuline Nomen aus dem Lateinischen oder Griechischen mit diesen Endungen folgen auch der N-Deklination. Zum Beispiel die Endungen and oder ant, der Doktorand, der Praktikant. Die Endung ent, der Präsident. Die Endung ist, der Idealist. Die Endung oge, der Psychologe. Die Endung art, der Demokrat. Die Endung nom, der Ökonom. Viertens. Auch diese und andere Wörter aus dem Lateinischen oder Griechischen ohne spezifische Endung werden nach der N-Deklination dekliniert. Der Architekt, der Fotograf, der Philosoph. Von den Philosophen kann man viel lernen. Achtung! Auch das neutrale Nomen, das Herz, folgt der N-Deklination. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Das waren nun viele Informationen. Machen Sie gleich die Übung 17b in Ihrem Begleitheft.